بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جاءتني شفستا مخن بوايت إن شاء الله تعالى إن unsere Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten zur Aqida. Wir hatten jetzt eine längere Pause, aber إن شاء الله تعالى geht es jetzt weiter. Und zwar ist die Frage von der Übersetzung nicht so deutlich, weil wir sind bei der Frage Nummer 27, wo es heißt, ma dalilu al-muwalatu lillahi ta'ala wal-mu'adatu li'ajli. Das bedeutet, nicht so wie es hier drin steht, was ist der Beweis, dass man sich Freunde und Feinde um Allahs Willen nehmen soll. Al-muwala, bevor wir auf die Frage eingehen und die Antwort, die der Autor hier gebracht hat, muss man erstmal das Wort wali verstehen. Und Wali im Arabischen bedeutet, man übersetzt es meistens Schutzherren und Vertrauten. Und man kann sich da ein schönes Beispiel dran nehmen. Und zwar, der Wali von den Kindern ist der Vater. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt keine Nikah, keine Heirat ohne den Wali. Ohne den Wali der Frau also. Und diese Angelegenheit ist richtig zu verstehen, dass der Anvertraute, derjenige, der den Besitz hat, oder kann das auch heißen. Also Wali kann auch Besitzer heißen, Herrscher heißen, König heißen. Zum Beispiel ein Präsident, ein König, ein Herrscher bei einem Land, er ist Wali, man sagt im Arabischen Wali ul-Amr, er hat die Angelegenheit in der Hand. Also er ist derjenige, der das ganze Besitz, der dafür auch verantwortlich ist, bei dem man aber auch Schutz suchen kann, der für einen da ist. Ja, wie Umar ibn Khattab, der war für die Gläubigen da, er hat sie Tag und Nacht so gut er konnte auf sie aufgepasst und versucht wirklich ein Wali für sie zu sein. Also jemand, der einem anvertraut ist, jemand, der einem wichtig ist, jemand, der sich um einen sorgt, jemand, der die richtigen Entscheidungen vielleicht für einen trifft. All diese Sachen muss man zusammennehmen, inshallah ta'ala. Und im Endeffekt sagen wir Muslime, dass unser Wali Allah subhanahu wa ta'ala ist. Ja, im Groben. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist auch der Wali der Nicht-Muslime. Es gibt diese Art von Wali, Wilaya, also diese Art von Wali-Sein sozusagen, wo es heißt, Allah subhanahu wa ta'ala besitzt alle Dinge und er herrscht über alle Dinge und er urteilt über alle Dinge. Und diese Angelegenheit ist klar. Und dann gibt es noch die Wilaya Khassa, also diese spezielle Wilaya für die Muslime. Und das ist eine andere Angelegenheit, inshallah ta'ala, wie die erste. Das erste ist allgemein und das andere ist für die Gläubigen, die an ihn glauben und an ihm festhalten. Und diese Wilaya, ja, und diese Wilaya geht es um diese spezielle Wilaya. Und was meistens auch immer falsch im deutschen Raum so wiedergegeben wird, ja, du musst Feinde haben für Allah, du musst Freunde haben für Allah. Ja, es ist, man kann es besser ausdrücken, der Ausdruck ist nicht so toll, aber inshallah ta'ala ist das gut gemeint. Die Sachlage ist klar. Der Sheikh bringt hier, der Autor bringt hier 3-4 Verse. Meiner Meinung nach ist in jedem Vers sehr schön das Ganze erklärt. Ich nehme jetzt mal den dritten Vers erstmal hier raus, bevor ich die anderen erkläre. Wo man die Sache von Wilaya oder von dieser Freund und Feindschaft in Anführungszeichen das gut versteht. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Mujadala, du findest keinen oder keine Leute, die an Allah und den letzten Tag glauben und denjenigen Zuneigung zeigen, die Allah und seinen Gesandten zuwiderhandeln oder beziehungsweise die gegen sie handeln, die gegen sie kämpfen. Und das ist eine Angelegenheit. Das ist eine Angelegenheit, die muss man richtig verstehen. Also wie kann man überhaupt mit jemandem befreundet sein, der über einen schlecht redet, der einen verleugnet, der einen schlecht macht, der einen bekämpft? Das geht nicht. Keiner würde sagen, ja, das ist mein bester Freund, mit dem teile ich alles, die ihm vertraue ich, und der andere redet über ihn schlecht, behandelt ihn schlecht, der macht ihn schlecht, würde kein normaler Mensch machen. Aber wir lassen diese Sache eben halt mit Allah subhanahu wa ta'ala machen, beziehungsweise sollten wir diese Sache eben nicht machen lassen. Und darum geht es, dass man die Wilaya anerkennt. Also wie kann ein Gläubiger, der an Allah glaubt und an den Gesandten glaubt und an den jüngsten Tag glaubt, mit jemandem befreundet sein, der gegen Allah kämpft, der gegen Allah lügt, der gegen Allah schlecht und Unheil verbreitet. Das würde kein Muslim zulassen. Und darum geht das. Und das ist die Wilaya gemeint. Dass man sagt, nein, niemals lasse ich es zu, oder niemals lasse ich zu, dass wir zwei Freunde sind und du redest schlecht über meinen Gott. Und das würden auch keine anderen lassen. Also, wenn wir jetzt mal die Göttlichkeit oder die Ibadah weglassen und sagen, ich rede jetzt schlecht über deine Mutter oder du redest schlecht über meine Mutter. Ja, wir könnten niemals Freunde sein. Ja, subhanallah, weil einer der geliebtesten Menschen für eine Person ist die Mutter oder der Vater. Und wenn du einen angeblichen Freund hast, der die ganze Zeit schlecht über deine Mutter oder deinen Vater redet, du würdest diese Freundschaft sofort aufheben. Diese Freundschaft würde gar nicht existieren. Und darum geht es. Dass man sagt, wie kannst du über meine Mutter reden? Das ist meine Mutter, die hat mich erzogen, die hat mich groß gemacht, ja, die hat mich erzogen und die hat mich all diese Sachen gegeben und du kommst jetzt nach Jahren und behauptest, mein Freund zu sein und redest schlecht über meine Mutter. Und das ist das. Und viel schlimmer ist eben das, wenn man über Allah subhanahu wa ta'ala schlecht redet. Weil Allah subhanahu wa ta'ala ist das wichtigste Gut für uns, ist der wichtigste, das Wichtigste überhaupt bei uns. Und wenn man das versteht, verinnerlicht, und das ist eigentlich bei jedem Muslim so, jeder, der einen Funken Glaube hat, der hat diese Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und keiner darf vor dieser Person, vor einem Gläubigen über Allah schlecht reden. Und wenn jemand kommt und er redet schlecht, ja, es gibt verschiedene Arten. Man sieht das sogar bei den Muslimen, die nicht so praktizierend sind. Wenn eine Person kommt und schlecht über Allah redet, dann werden sie sauer und wütend. Und das, ja, es ist zwar nicht gut, was sie tun, aber es ist ein Beweis von ihrem Glauben, dass sie Allah lieben. Und das ist diese Liebe. Und auf der anderen Seite ist dieser Hass gegenüber diese Leute, die schlecht über einen reden. Und das ist eine ganz normale Sache. Wenn jemand schlecht über deine Mutter, über deinen Vater redet, über deine Frau, über deine Kinder, über deinen Mann, dann hast du diese Person, du entwickelst Abneigung, ja, gegen diese Person. Und das ist diese Muwala und diese Muada, ja, was hier bezeichnet wird. Also es kann nicht sein, dass es Leute, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wie ich gerade vorgelesen hatte, dass es, du findest niemanden, also du findest kein Volk voller Gläubigen, die an Allah und an seinen jüngsten Tag glauben, dass sie diejenigen lieben, die Allah und seinen Gesandten bekämpfen. Das ist unlogisch. Die Gläubigen lieben Allah und seinen Gesandten und die lieben aber gleichzeitig auch die Leute, die Allah und seinen Gesandten bekämpfen. Das würde niemals funktionieren. Und das ist eben diese Angelegenheit, worum es hier geht, damit wir das richtig inshallah ta'ala verstehen. Und darum geht es. Und genauso ist es eben auch in diesen anderen Versen. O ihr Gläubigen, nehmt nicht die Juden, die Christen zu euren Awliya. Ja, wir lassen das Wort so auf Arabisch, inshallah ta'ala. Ihr habt das verstanden. Denn sie sind die Awliya voneinander. Ja, sie unterstützen sich gegenseitig. Ja, darum geht es, ja, damit wir das verstehen. Ja, ein Gläubiger, der kann nicht mit jemandem Freund sein, der sagt, Gott hat ein Kind bekommen. Und Allah sagt, das ist eine der schlimmsten Lügen. Und wir sagen, doch, doch, ist in Ordnung, kein Problem. Wenn der das sagt, dann, ja, der hat seinen Glauben, ich habe meinen. Man kann natürlich auf Freundschaft, auf Kollegenbasis damit arbeiten. Man kann diskutieren, man kann Geschäfte machen und all diese Sachen. Aber man kann niemals eine enge Freundschaft zu so einer Person führen, die sagt, die etwas sehr, sehr Schlimmes sagt gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und der Liebste von uns ist. Zu uns ist. Also wir könnten niemals mit einer Person so enge Freundschaft haben, so eine enge, starke Liebe haben zu einer Person, die über unsere Mutter liegt, über unseren Vater liegt. Und noch viel weniger können wir eine Freundschaft haben, eine Liebe haben zu einer Person, die sagt, Allah ist einer von dreien. Allah hat ein Kind gezeugt. Und das ist eben diese Angelegenheit mit Juden und Christen. Ja, sie haben Freundschaft untereinander, aber wir Muslime nicht. Aber wie schon erwähnt, man kann mit ihnen Kollegenschaft haben, man kann mit ihnen Freundschaft, aber so, man kann aber niemals diese enge Freundschaft, man kann niemals diese Liebe, die man zu Gläubigen hat, kann man nicht davon bringen. Und darum geht es. Diese Angelegenheiten sind sehr, sehr wichtig in dieser Frage. Und sogar, selbst wenn es die eigenen Väter oder Kinder oder Frauen oder Töchter, selbst die eigenen Verwandten sind, wenn die gegen Allah und den Gesandten kämpfen, dann erlöscht einfach diese Liebe zu dieser Person. Ja, aber diese auf Religionsbasis. Natürlich kann man trotzdem noch eine Liebe auf menschlicher Basis haben, gegenüber deinen Verwandten, dass man sagt, ja, aber jeder, der das kennt, Jeder, der das weiß, der ein bisschen religiöser ist und die Familie wissen, etwas weniger religiös ist, da ist einfach dann einfach ein bestimmter Abstand, weil man sich gegenseitig nicht so sehr versteht, weil man, wie man das im Deutschen sagt, nicht auf derselben Wellenlänge ist. Und das ist eben diese Angelegenheit von Wilaya. Und in dem letzten Vers, der Autor hier erwähnt, sieht man das nochmal ganz gut. Sagt, ihr glaubt, nehmt nicht meine und eure Feinde als Aulia, als enge Freunde, als Schutzherren, als Vertraute. Das macht ja keinen Sinn. Das macht ja keiner. Ja, indem ihr Zuneigung bringt. Und dabei verleugnen sie das, was ihr am meisten liebt. Ja, subhanallah. Das macht keiner. Es finden immer nur Leute zusammen, die dasselbe lieben, die dasselbe möchten, die dasselbe Ziel haben. Und das ist diese Angelegenheit. Wenn man das richtig verstanden hat, dann versteht man auch diese Angelegenheit. Ja, wir Muslime sagen nicht, dass wir keine Freundschaft mit anderen haben können. Aber es kann eben niemals diese enge Freundschaft, diese tiefe Verbundenheit vorhanden sein, wenn man im Ursprung gegen das agiert oder gegen diesen Gedanken ist, wo der Gläubige sagt, Allah ist ein Einziger. Allah hat kein Kind, Allah hat keine Frau, Allah ist nicht so wie wir. Und die anderen sagen, doch, das machen, diese Freundschaft, auf so eine enge Freundschaft würde da niemals vorhanden sein. Und das ist, worum es hier in dieser Angelegenheit geht. Inshallah ta'ala konnte ich das euch erklären. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Frage. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.